Erster, ich suche Schutz bei Jahwe. Warum sagt ihr zu mir, flieh wie ein Vogel auf den Berg? Zweiter, böse Menschen spannen ihren Bogen. Sie legen den Pfeil bereit. Sie wollen im Dunkeln auf gute Menschen schießen. Dritter, wenn wichtige Dinge zerstört werden. Was kann ein guter Mensch dann tun? Vierter, Jahwe ist in seinem heiligen Haus. Sein Thron ist im Himmel. Er sieht alles. Er prüft alle Menschen. Fünfter, Jahwe prüft gute Menschen. Er hasst böse Menschen. Er hasst Menschen, die Gewalt lieben. Sechster, er schickt schlimme Dinge auf böse Menschen. Feuer und Schwefel sind ihr Anteil. Das ist ihre Strafe. Siebter, Jahwe ist gerecht. Er liebt, was richtig ist. Gute Menschen werden ihn sehen.